Geht's jetzt? Ja. Wunderbar. Echt jetzt? Geil. Ach Gott. Alter. Das muss kann ich keinem erzählen. Ich muss kurz durchschnaufen und ich glaube, ich brauche in 5 Minuten auch ein neues Bier, weil ich habe mir nur so ein ganz kleines aus dem Kasten rausgeholt. Ja, kleine Bier sind immer falsch. Will ich kurz erklären, wieso erschöpft sind, bevor es überhaupt losgeht. Also, wir haben ein bisschen was vorbereitet für die Folge. Das hat schon nicht richtig funktioniert, die Audiospuren auf die richtige Eingangsquelle zu binden. So habe ich mir jetzt vorgestellt. Dann haben wir die Kopfhörer aufgezogen, haben auf Aufnahme gedrückt, haben geredet in die Mikrofone rein und dann kam so ein Bruchteil von einer Sekunde, nachdem wir was gesagt haben, kam es auf unseren Kopfhörern, die wir aus haben, wieder. Das war mega anstrengend zu reden. Aber nur so ganz leicht versetzt. Ja, also viel zu anstrengend. Kennt, glaube ich, jeder, der schon mal versucht hat, während er was aufnimmt, das zu hören, dass da möglichst keine hörbare Verzögerung ist, weil es einen komplett rausbringt. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt lustige Videos, wo Leute rappen, während sie, also sprechen allein, das ist brutal störend, fühlt sich an wie so ein Knoten im Kopf. Und noch rappen ist nochmal so eine Krone drauf und ist besonders witzig, da dabei zuzuhören, wie die manchmal so einfach hängen. Die bleiben einfach an einem Wort hängen und können nimmer weiterreden. Das ist so Klischee. Klischee. Okay, was soll man so machen? Ich habe eine kleine Story vorbereitet, die dauert so ungefähr dein Bier noch voll. Okay. Und dann kann man das Intro ballern und dann. Ich wollte eigentlich mit dem Intro anfangen mit. Das war schlecht, weil ich habe es geübt, ja, nochmal bringen. Ich kann es schneller. Mach mal schneller. Was soll das? Es soll eine Luftschlange sein. Wir haben doch gesagt, wir haben die Luftschlange schon vorbereitet. Das hört sich doch so an, oder? Okay, wenn du meinst. Okay, erzähl die Story. Sorry für meine kratzige Stimme. Ich war erkältet, Leute. Sorry für meine zune Nase. Ich bin leicht angeschlagen. Ja. Gut, okay. Ist ein kleines Update. Und zwar alle die gehört haben, die Podcast-Folgen davor, kennen meine serbischen Aushilfsarbeiter. Ja. Und der eine, der ist ja vogelaffin, also der liebt Vögel. Der just love Vögel, ey. Ist der Vogel viel? Der vögelt viel, ja. Ich habe es dem Geschäftskollegen erzählt, die Story mit dem Festkleben, weil wir hatten es von Klebeband. Bei meiner Maschine muss immer eine alte Rolle Material an eine neue rangeklebt werden. Und das Klebeband ist halt so ganz unterschiedlich und riecht komisch. Und dann, wo wir gerade bei wie gut was klebt sind, habe ich die Geschichte mit dem Vogel erzählt. Und die wussten nicht, wo die hinführt. Das mit dem Kleber habe ich ganz, ganz zum Schluss gesagt. Und der Mentor muss so lachen. Das ist einfach nach wie vor eine richtig gute Story. Ja. Selbst wenn ich sie nochmal nacherzähle. Und es wird noch besser. Oh. Pass auf, weil heute haben wir nochmal den Vogeltalk gehabt. Weil wir hatten so voll das spezifische Gespräch über unsere Arbeit und so, und dann hat er gesagt, ja, das ist wie mit meinen Vögeln. Das war so überhaupt gar nicht wie bei seinen Vögeln. Die sind irgendwie so laut. Alter. Auf jeden Fall hat er dann erzählt von seinen Vögeln und dann hat er gesagt, ja, er hat Vögel zu Hause. Da habe ich gefragt, ja, wie viele hast du denn? Ja, so 50, 60. Ich so, was? Ich habe gedacht, er hat zwei. Nein, der hat 50, 60. Er hat schon gesagt, er hat zwei von der gleichen. Ja, der hat zwei von der gleichen und mir ist aufgefallen, das sind einfach Vögel, die du an der Wand hast. Ja. Den und das... Das ist ein Rotkehlchen. Ja, so in der Art. Der Vogel des Jahres 2021. Ja, schön. Aber auf jeden Fall sieht er so ähnlich aus. Ich glaube, ich kein Rotkehlchen. Also das vielleicht schon, aber das, was er hat, ist kein Rotkehlchen. Der hat 50 Vögel. Er hat 50 Vögel. Manche von denen singen schön und manche singen nicht so schön. Ja. Und der hat die alle in einem Raum drin? Ja, und dann, keine Ahnung, da bin ich noch dran. Okay. Find es raus. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gefragt, ja, was machst du denn mit 50 Vögeln? Ja, verkaufen. Ja, okay. Für was verkauft man so einen Kackvogel, den man in der Natur fängt? Jetzt Preisfrage, Schätzungsfrage. Ist es in Serbien verboten, die privat zu verkaufen? Eine Vogelart ist verboten zu fangen, alles andere ist okay. Okay, dann würde ich schätzen, in Euro. In Euro. Für einen in der Wildbahn gefangenen Vogel. Ja. Ich meine, da gehört was dazu. Für den Vogel, der wo nicht so schön aussieht wie so ein Rotkehlchen, sondern nur schön singt. Nur schön also singt. Der ist jetzt nicht hässlich, aber der ist jetzt auch kein farbenfroher Vogel. Okay, ich sag 150 bis 200. Ja, absolut falsch. Ja, das habe ich gesagt, ja, so 10 bis 20 Euro. Und wo verkauft man solche Vögel? Ja, auf dem Bazar. Okay, hättest du mir vorher gesagt, dass sie auf dem Bazar verkauft werden, dann wäre meine Schätzung auch anders gewesen. Wie witzig. Dann habe ich gefragt, ja, wo verkaufst du die ja auf dem Bazar? Ja, okay, mit seinen Vögeln. Stell mir das so geil vor, ey. Ja, und dann sind da nur Leute, die Vögel verkaufen oder verkaufen einfach alle Tiere, die sie fangen? Weiß ich nicht. So Katzen und Hunde und Waschbären. Hey, das ist doch mein Hund. Nee, den habe ich gefangen. Was ist los? Ja, kriegst du für 20 Euro zurück. Ja, krass. Ja, ja, und jetzt habe ich noch ein Fun Fact, und zwar hat er sogar den Vogel, der wo aussieht wie ein Rotkehlchen, als sein Handy-Hintergrundbild. Also das ist schon, das ist cool. Das ist ziemlich krass, dass er so vogelaffin ist, dass er das sogar als Hintergrundbild hat. Und eine Frage hatte ich da noch an dich. Okay. Und zwar, willst du wissen, aus was der Kleber gemacht wird, wo, ja, man, das will ich unbedingt, wo man Vogel wissen festklebt? Unbedingt. Willst du das wirklich wissen? Ja. Er hat gesagt, ja, okay. Bevor er diese Falle bauen kann, geht er rum und kratzt so in den Wäldern rum und dann findet er so Parasiten, hat er gesagt. So. What? Ja, also so Larven und so ein Bums, so Käfer und alles Mögliche. Mhm. Was weiß ich, bestimmt was Spezielles. Er hat gesagt Parasiten. Ja. Und die muss man zermanschen und der Mansch, der da rauskommt, den tut man dann erhitzen und mit Speiseöl aufbereiten. Und dann ist das der krasseste Kleber ever. Und der ist so krass, aber dass dem Vogel nichts passiert. Oder ja, passiert da manchmal und dann was? Und er sagt, ja, wenn der Vogel dann auf diesen Holzstab fliegt, dann bleibt er da sitzen, klebt sich da fest. Und dann kann er kann selber den Vogel dann packen und leicht abziehen und dann den Kleber ein bisschen wegmachen. Also dem Vogel passiert wohl nichts. Es hört sich an, als wüsste er, was er tut. Er weiß auf jeden Fall, was er tut. Also wenn er 50, 60 Vögel zu Hause hat, die er selber fängt, dann weiß er schon, was abgeht. Würde ich auch behaupten. Ja. Sehr gut. Der Vogelfänger, ey. Der Vogelfänger, ja. Ich bin gespannt auf weitere. Eigentlich bräuchte man, wenn du das nächste Mal eine Vogelfänger-Story bringst, dann bräuchte man fast einen Schingel. Einen Schingel mit so ganz viel Vogelgezwitscher. Okay. Wow. Ich will noch, bevor wir offiziell mit dem Intro reinstarten, will ich dich kurz fragen. Hast du gesehen, was WhatsApp gemacht hat? Nee. Nett? Hast du nicht in der Gruppe in WhatsApp drin? Ah, doch. Was ist da denn los? Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? Hä? Was soll denn der Blödsinn? Aber ich finde es geil. Weil, jetzt erklär kurz, was passiert ist. Okay, pass auf. Neben den normalen Chats, also die Chats sind jetzt nicht mehr ganz links angeordnet, sondern ein bisschen mittig, oder nicht mal genau mittig, aber was soll denn der Bums? Oh. Und zwar sind die jetzt relativ mittig und links unten bildet sich jetzt so eine Sprechblasen-Ding, wo dann das Profilbild dran steht von dem Kollege, der eine Nachricht geschickt hat und dann geht da quasi wie so eine Sprechblase raus in die Nachricht rein, dass die Nachricht quasi eine Sprechblase ist. Sprich, jetzt muss man mehr drauf aufpassen, was man als Profilbild hat, weil das sieht man bei Leuten, mit denen man nur in der Gruppe schreibt, sieht man das ja ganz oft gar nicht. Ja. Aber jetzt kommt es zum Vorschein. Ach, ey, und das ist nicht mal mittig. Also ich sag's, es ist brutal unnötig, find's, weil es so viel Platz verschenkt irgendwie, aber wahrscheinlich habe ich mich in 3 Tagen dran gewöhnt und dann wäre es komisch, wenn es wieder weg wäre. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Und das Nice ist, du kannst halt gleich sehen, ob du jetzt gerade in der Gruppe bist oder nicht. Weil wenn du jetzt WhatsApp schließt und wieder aufmachst, dann... Ah ja, das stimmt. Ja, also ist ein kleiner Vorteil. Kleiner Vorteil. Ich würde sagen, du ballerst gleich das Intro, ich hole mir ein Bier und wenn ich nicht schnell genug da bin, musst du die Anmod machen. Okay. Alles klar. Und los. Und damit herzlich willkommen zu Carsten zum Crusoe, Folge 90, die große Special-Folge hier. Stellt euch vor, wir hätten jetzt Partyhüte auf und ballern so Luftschlangen rum. Habe ich was verpasst? Nee, nur mein Luftschlangengeblabber. Ich habe einen Kuchen mitgebracht für die Party. Oh, geil. Die Party 90 ist schon, gell? Ja, ich habe es gerade gesagt. Ich habe eine super Anmod gemacht. Ja, mit Luftschlangen. Pusht meine Luftschlange. Die habe ich gerade. Okay, sehr gut. Ja, mit mir hier heute im Studio Patrick. Hallo. Hey, hi. Heute mal ganz anders, ey. Wenn wir ganz anders. Verrückt. Ich glaube, die Leute feiern es. Ich glaube auch, weil wir haben was Cooles vorbereitet. Ich habe das, glaube ich, bis jetzt aus einem Livestream gesehen, aber ich glaube, man braucht kein Bild dazu, was von Vorteil ist. Deswegen könnt ihr den etwas oder den fast gleichen Genuss auch bekommen wie die Leute in einem Livestream. Ja, sicherlich. Oh, schöner Plopper. Das hat gut geklappt. Ja, ja. Zum Wohl. Also, auf der 90. Auf die 90. Haben wir gut gemacht. Manchmal muss man sich selber auch auf die Schulter klopfen. Mhm. Aber wo du gerade reingekommen bist, hast du mir noch bei einer Kleinigkeit geholfen. Mhm. Weil ich bin wieder in einem kleinen Bubble drin. Eigentlich wäre es sogar ein Bubble-Update. Ja, hast du Zeit für ein kleines Bubble-Update? Jawohl. Bubble-Update. Und zwar habe ich ja schon angeteasert, dass ich einen neuen 3D-Drucker habe und dass der sehr aufwendig ist mit Aufbauen. Da ist jetzt gestern das Paket gekommen und ich habe schon angefangen, dieses Grundgerüst aufzubauen. Hat ungefähr jetzt ein bisschen mehr wie 2 Stunden gebraucht. Und ich war sehr unzufrieden, weil es ein bisschen frickelig ist, dass das alles am Anfang sauber ist und entkippelt und diese Führungen sauber sind. Und da war ich mir nicht sicher, ja, wie muss ich das anfühlen, wenn eine Kugellagerbuchse, wenn die richtig auf so einer Metallstange fährt. Und du hast mir gesagt, nee, da muss Fett hin. Da muss immer Fett hin. Also das kommt aber auch drauf an, was für ein Fett. Bei solchen kleinen Scheißdingen, da darf es halt nicht so zähflüssig sein. Die Viskosität muss stimmen. Ja, du hast gesagt, du organisierst mir noch ein richtig krasses. Und dann druckt der schneller als alle anderen Drucker. Das macht keinen Unterschied, aber ist halt gut für die Langlebigkeit deines Druckers. Ja, das habe ich vor, dass ich nicht so schnell wieder upgraden muss auf einen neuen. Ja. Das ist mein kleines Bubble. Ich hoffe, also ich teile es mir so ein bisschen ein. Es ist so für mich gerade ein bisschen wie Lego bauen. Also ich habe zwar Geld gespart und im Endeffekt, wenn man sich den aufgebaut kauft, hätte man sich Zeit gespart. Also wäre auch nicht schlecht, aber es ist so auch ganz entspannt, sich hinzusetzen und für 2 Stunden lang versuchen, so ein Ding zusammenzubauen. Und dann teilt man sich ein bisschen auf, wie bei einer Serie. Und dann irgendwann ist man fertig. Und dann hat man ja schon richtigen Spaß. Ja, weißt du, was ich gedacht habe, wo ich dich da bauen sehen habe oder was ich das gesehen habe, hatte ich so Bock, das Ding jetzt fertig zu bauen, weil, weiß nicht. Ja, wenn du Zeit hast am Samstagabend, da baue ich auch auf jeden Fall weiter. Ja, und morgen Abend. Ich glaube, am Samstagabend muss ich erstmal ein bisschen klarkommen. Okay, ja. Muss ich erstmal ein bisschen klarkommen. Ja, stimmt dir etwas vor? Wird ein anstrengendes Wochenende, aber naja. Soweit von meiner Bubble. Vielleicht trifft sich die Zeit, dass wir zusammen einen Teil bauen können. Dann gibt es als Belohnung auch ein paar Gummibärchen. Oh ja, weil das sind Gummibärchen dabei. Es ist eine kleine Packung Goldbeeren dabei und die Anleitung sagt einem, wann man wie viele Gummibärchen essen darf, um sich selber zu belohnen. Das ist übrigens mein Lieblingssnack. Goldbeeren? Goldbeeren. Oder Gummibärchen allgemein? Goldbeeren. Goldbeeren gehen immer. Goldbeeren sind mega geil. Welches ist die beste Farbe, Patrick? Sag nichts Falsches. Früher war es Ananasfarben. Der durchsichtige war doch Ananas. Ja. Und der grüne war früher der most hated. Ja. Ich sag dieses etwas dunklere Rot ist nice. Ich glaube Himbeere. Weiß gar nicht. Aber ist ein solider Klassiker. Nee, der grüne ist der beste. Und der grüne ist halt der verrückte, aber der ist halt geil. Der ist mega, das ist mein Lieblingsgoldbär. Der Lieblingsgoldbär. So viel dazu. Gibt es nicht auch so eine Alternative mit blauen drin oder so? Ja, du kannst auch nur die Farbe kaufen, wo du Bock drauf hast, gell? Aber das ist nicht gut. Nee, das hat sich dann irgendwann satt gesehen und gegessen. Ja, ich glaube nicht. Spaß. Weil ich glaube nämlich, jetzt sagst du, der grüne ist der beste, aber wenn du nur grüne hast, sind sie alle gleich gut. Musst du vorher einen gelben, ekligen essen oder einen orangenen. Der gelbe ist nicht eklig. Oder einen orangenen. So viele bleiben immer übrig. Der weiße ist das Schlimmste, aber der ist auch nicht geil. Stell dir vor, du isst den weißen und danach direkt den grünen. Das ist wie wenn du beim Freibad vom Außenbecken direkt ins Innenbecken gehst. Das ist immer geiler so rum. Und es ist auch nur so geil, weil du vorher das andere gemacht hast. Wenn du zuerst vom Außenbecken ins Innenbecken gehst. Ja, da wo es kalt ist. Und im Innenbecken ist ja gar nicht so warm, aber dadurch, dass du im Kalten warst, ist es noch wärmer. Aber wenn du im Außenbecken dann kurz rausgehst, so im Winter, und dann wieder rein ins Außenbecken, das ist fett. Ist auch gut, ja. Unsere kleinen Lifehacks, ja. Das war's mit dem Bubble Update. Machen wir da wieder ein Dinger? Ja, gell? Ja. Bubble Update. Und jetzt kommen wir zum großen Jubiläums-Special. Bubi, willst du uns erklären, was wir vorhaben? Wenn es technisch klappt. Also, jetzt wird es kompliziert. Und zwar haben wir richtig Bock, heute eine Runde Wer wird Millionär zu zocken. Wir haben da online so einen Emulator gefunden, wo man das so frei spielen kann. Das ist offiziell. Trainingslager vom RTL. Könnt ihr selber euch auch rein, reinpfeifen. Alles klar, RTL News. Ja, falls ihr da Bock drauf habt, jeder kennt es wahrscheinlich, Wer wird Millionär, der was nicht kennt, der schaltet jetzt ab. So. Okay. Ja. Jetzt soll ich einmal mal probieren, die Seite neu zu laden, ob dann das Intro kommt. Wir haben gesagt, lass uns drin und wenn RTL uns verklagt, dann geht die Folge halt offline. Dann wird es halt unter der Hand weiterverteilt. Bringen. Los geht's. Hoffentlich klappt's. Ladezeit, wussten Sie schon? Jetzt muss ich okay drücken. Da ist er. Wir müssen einfach drüber reden über die Musik. Ja. Dann kriegt's auch niemand mit. Dann ist es auch wieder self-made gemacht. Mhm. Soll ich es ein bisschen leiser für uns machen? Nee, ist okay. Ist okay. Okay. Wir haben uns nämlich gedacht, wir... Nee, warte, nicht nochmal. Wir haben uns nämlich gedacht, wir zocken eine Runde und um euch als Community einzubeziehen, haben wir eventuell mehr Joker, als das Spiel uns gibt. Wir können uns überlegen, ob wir für die Frage eine Community holen. Wir wollen natürlich versuchen, so viel wie möglich selber hinzubekommen, aber sonst wäre es auch langweilig, wenn wir nicht anrufen. Ja. Und hoffentlich ist für alle in Ordnung. Wir fragen immer vorher, wenn nicht, gibt es vielleicht einen Cut, wenn jemand da keinen Bock drauf hat. Deswegen fragen wir vorher und dann klären wir die Frage von Wer wird Millionär. Ich würde sagen, klassisches Spiel, oder? Bist du bereit? Ja, sowas von bereit. Klassisches Spiel und dahinter ist eine gelbe Eins. Ich glaube, wir haben es freigeschalten. Da. Das Problem ist halt, wir müssen halt am Anfang, gibt es ja diese Schnellraderunde, wo man sich so freischalten muss. Ich glaube, das müsste man geschwind alleine zocken. Nee, das kriegt man hin. Wir haben ja unendlich viel Zeit und davor haben wir sogar eine Runde, habe ich falsch getippt und dann geht es trotzdem weiter. Ja, also. Das ist nur für zum Lernen. Ich würde sagen, möchten Sie mit Zeitlimit spielen? 30 Sekunden? Nein. Gar nicht stressig im Podcast. Falsche Medium. Aber die viel wichtigere Frage ist, wählen Sie die Risikovariante? Was machen wir da? Das heißt halt, dass die Risikovariante, bei 16.000 hat man halt so einen Punkt. Also wenn ich bei Wer wird Millionär sitzen würde, würde ich immer die Risikovariante, aber wird entfernt. Aber die Sicherheitsstufe wird entfernt. Also würde ich die Risikovariante nicht spielen. Ich würde sie auch nicht spielen. Vor allem haben wir ja euch nochmal als Joker. So kriegt man nochmal einen vierten Joker oder irgendwie so. Ja, ja. Und was ist, ich habe mir gerade überlegt, bei diese 16.000 ist ja was, damit willst du nicht unbedingt rausgehen eigentlich. Das ist ein bisschen peinlich, aber solide. Ja, ist solide. Was wäre dein realistisches Ziel, wenn du zu Wer wird Millionär gehst? Wo du sagst, mein okay, das Ziel oder mein Ziel oder mit was ich zufrieden wäre? Also eine Mischung aus beidem. Ja, 64.000. Hätte ich auch gesagt. Ja. Das ist mit Abstand die beste Zahl. Ja. Die klingt einfach nach einem Batzen Geld. Die klingt nach einem Batzen Geld und ich glaube, man muss nicht so krass viel kennen, um das zu erreichen. Es ist nicht einfach, will ich gar nicht sagen. Du fliegst halt bei einer dummen Antwort einfach raus. Aber 64.000 ist, glaube ich, damit wäre ich so richtig zufrieden einfach. Ja. Früher, wo ich jung war und Wer wird Millionär oft mal geschaut habe, da habe ich gedacht, Alter, der hat 64.000 gewonnen, der muss ja nie wieder arbeiten. Es war in meinem Kopf so ein Haufen Batzen Geld. Der aber kann sich drei halt, Häuser kaufen. Aber es ist halt eigentlich, es ist schon viel, aber es ist in Relation gesehen gar nicht so viel. Ja. Jetzt gerade, wo man erwachsen wird und für sowas wie Wohnungen und sowas Geld ausgeben muss. Ja, leider. Also noch nicht. Noch nicht. Vielleicht Wer wird Millionär auch mal so an die Inflation denken und ihre Gewinne anpassen. Ja, wer wird zweifacher Millionär heißt es dann. Wer wird Doppelmillionär? Ja. Okay, ich starte mal rein, sonst kommen wir ja nicht mehr rein. Ich drücke auf Los geht's und mache dann den Ton an, dass man diesen Fragensound hat, okay? Bringen. Oh, Schwarzbild. Oh nein! Hey Mann, muss das sein? Vielleicht müssen wir der Stelle cutten. Keine Ahnung, ob das. Oh, wir lassen uns von Nivea sponsern. Ich weiß es nicht. Chet, ich rede rein. Niemand, wir müssen nicht cutten. Jürgen Klopp. Perfekt. So, also, Eselsbrücke, Dogma, Absicht, Post. Skriptum oder auch Merksatz, Vorsatz, Glaubenssatz, Nachsatz. Was? Ich check gar nicht. Eselsbrücke ist ein Merksatz. Ein Dogma ist was? Ein Glaubenssatz, ne? Ich weiß nicht, was ein Dogma ist. Das ist mega kompliziert. Was ist Absicht, Alter. Ist Vorsatz. Und also, Postskriptum. Die Musik ist aus, aber die Zeit läuft weiter. Jetzt läuft sie nochmal. Was ist Postskriptum? Nachsatz, es ist so. Vorsatz, Nachsatz. Ja, 29 Sekunden, wir sind drin, Alter. In den 30 Sekunden hätten wir es geschafft. So, die erste Frage, jetzt kommen die Fangfragen. Ja, bringen. Bist du bereit? Menschen, die häufig was verlieren, sollten besser auf ihr Hab und Zeugnis, Stellung, Name, Attest oder Gutachten. Oh, schwieriges Ding, ja, bringen. Sehr schwieriges Ding. Gutachten, Junge. Ich sag dir jetzt richtig, 50 Euro in unsere Taschen rein. So, ich will auch mal vorlesen. Wie mag die Diagnose des Bergdoktors lauten, wenn der Alpinist über Kopfschmerzen klagt? Wirklich unverschämt. B. Kaum zu überbieten. C. Das ist die Höhe. Oder D. So eine Frechheit. Das ist richtig schlecht. Das ist eine von den schlechtesten Fangfragen am Anfang, die ich je gehört habe. Häng gerade. Du hängst gerade. Also ich glaube, der Joke ist, weil die Diagnose von einem Bergdoktor, also jemand, der auf dem Berg wohnt, sollte die Antwort sein, das ist die Höhe. Ah, aber jetzt. An sich sind so alles irgendwie... Ja. Ich glaube, wir machen einfach das, wenn wir jetzt rausfliegen, dann bin ich ein dummer Kopf. Nee, es ist schon das. Sicher das, oder? Das ist die Höhe. 100 Euro, jawohl. Ich würde sagen, ab 500 machen wir den Sound hinten doch raus, weil der stresst ganz kleines bisschen. Okay, an ein längst in Vergessenheit geratenes Bühnenstück erinnert heute nur noch die Redensart. Es ist vollster Linienbus, langsamster Bummelzug, höchste Eisenbahn oder pünktlichste Postkutsche. Was sind allerhöchste Eisenbahn? Es ist allerhöchste. Dann ist wirklich der letzte Zug, wo abfährt. Okay, machen wir die höchste Eisenbahn. Schon wieder C. Schon wieder was mit hoch. Hoch ist gut. Hoch ist gut. Folge 59. 89. Stimmt, ja, wir haben 90 Stück. Gerade also, schon was mit Höhe. Jetzt schon wieder was mit Höhe. Schon was wieder mit Höhe. Höhe und C ist, glaube ich, unser Ding. So, noch eine, dann machen wir den Ton aus. Du bist dran. Was kommt bei Freunden von Hülsenfrüchten gut an? Wirkmöhren, Brechbohnen, Reierlinsen oder Kotzkartoffeln? Da hänge ich jetzt lang. Ja, ich glaube auch. Wirkmöhren, Brechbohnen, Reierlinsen oder Kotzkartoffeln? Was? Eins von denen gibt es halt wirklich. Ja, Wirkmöhren, was? Hülsenfrüchte. Also ich sag mal so... Es ist scheißegal, wann man irgendwie einen 50-50-Joker bringt. Manchmal musst du halt auch ohne den 500 Euro fallen. Je nachdem, was jetzt deine Tendenz ist, wie viel Risiko wir gehen. Lass mich noch einmal lesen. Ich mach den Ton aus, dann ist es leichter. Ja, besser. So, Ton so, aus. Wirkmöhren. Eine Möhre ist ja absolut gar keine Hülsenfrucht. Frucht. Okay. Brechbohnen. Das ist der Tipp. Also ich würde, Linsen und Bohnen sind für mich als ehestes eine Hülsenfrucht. Ich glaube, ich würde Linsen nehmen. Sollen wir Full YOLO gehen? Full YOLO. Die Only Fun. Das Problem, eigentlich müssen wir jetzt einen Ton anmachen, weil da kommt ja, wenn wir falsch liegen, dann wop, wop, wop. Aber ich glaube, wir liegen richtig. Also dann machen wir einfach mal weiter. Okay. Leute, wir waren sowas von falsch. Der Brechbohnen gewesen. Ja, aber wir können ja weiterspielen. Wir können weiterspielen. Also. Das ist der Podcast-Mode für den Podcaster. Okay, Frage für 500 Euro. Du bist wieder dran, oder? Nee. Womit wendet sich Patienten speziell an einem Dermatologen? Bei Kopfschmerzen, bei Essstörungen, bei Impotenz oder bei Hautkrankheiten? Ich weiß es, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es auch. Sind es nicht Hautkrankheiten? Was hast du jetzt gesagt? Ich habe gerade bei Derma an Darm gedacht und habe ich gemerkt, nee, Derma ist die Haut. Also, ich hätte gerade komplett was Falsches gesagt. Ich glaube, schon unsere Zuschauer wüssten das. Ja. Sollten wir einen Kontrollanruf bei jemandem machen, so als Joker, um safe zu gehen, oder sollen wir weitermachen und uns die schwierigen Fragen für die Zuschauer? Wir warten noch einen. Der ist ein bisschen simpel. Okay, also Hautkrankheiten. Ist richtig. Zack. Ich glaube, jetzt switcht sogar die Musik zu sowas Chilligem. Oh, sollen wir probieren? Ja. Machen wir kurz einen kleinen Sneak da rein. Oh ja, das gefällt mir. Ich sag ja. Da sind wir drin. Also bringen. Also, bei welchen dieser Wörter lautet der korrekte Plural minus Banken und nicht minus Bänke? Also Samenbank, Rückbank, Werkbank oder Sandbank? Also Samenbänke, also der korrekte Plural Banken, Samenbanken, Rückbanken, Werkbanken oder Sandbanken. Hä? Okay, jetzt hören wir uns nochmal alles mit Bänke an. Samenbänke, Rückbänke, Werkbänke oder Sandbänke? Also Werkbänke, da bin ich ja Profi drin. Werkbänke ist auf jeden Fall nicht. Also Werkbänke ist richtig. Okay, dann können wir es ausschließen. Da ist der richtige Plural. Jetzt haben wir noch, hätten wir noch Samenbanken, Rückbanken oder Sandbanken. Ist auch fies, wenn man das so betont. Ich habe auch einen klaren Favorit. Ja? Ja. Was ist dein Favorit? Samenbanken. Banken. Weil das... Das Einzige, was eine nicht was eine Bank, keine Bank ist. Zum, wo man was drauf abstellen und sich selber drauf abstellen kann. Ja, ich würde 1000 Euro macht man nicht 50-50. Nee, macht man nicht. Heben Sie Joker auf. Wir können ja, das wir können das ja weiterspielen. Wenn du mit diesem Mindset, ja, wir können auf weiter drücken, dann geht's einfach weiter. Ja, wir hätten jetzt nicht nochmal von neu starten sollen. Okay, okay. Also, sagen wir mal, jetzt noch, jetzt bei 1000 Euro kann man noch sagen, okay, kann man mit dem leichten Finger auf A klicken. Ja, bringen. Samenbanken. Leute, hört ihr es? Sehr gut, sehr gut. Oh, das geht ja direkt weiter. Es geht direkt weiter. Und wäre ich jetzt zweimal geklickt, hätte ich vielleicht direkt das nächste angemeldet. Ja, muss man aufpassen. Kacke. Ich glaube, du bist wieder dran. Wer erzählt englischen Kindern die Gute-Nacht-Geschichte? A, die Tasse, B, der Teller, C, der Löffel oder D, die Gabel? Was? Okay, sie sind alle klein geschrieben, weil es, glaube ich, darum geht, dass es ein englisches Wort ist. Wer erzählt englischen Kindern die Gute-Nacht-Geschichte? Ah. Gable. Nee, ist nicht der Teller. Der Teller. Ach so, der Teller. Was. Der tellt was. Das war ja so eigentlich so eine unter 500 Euro Frage. Ja, die ist ein bisschen billig, ey. Okay, der Teller. Der Teller tellt die Geschichte. Ja. Oder die Tasty. Oder der Löffel. Aber ein Öl ist nicht mal ein Öl in Englisch. Ich glaube nicht. Der Löffel. Okay. Der Teller tellt die Gute-Nacht-Geschichte im Englischen. Frage. Gute Frage. Hat lang gebraucht. Ja, so lange hat es gebraucht, bis ich es halt gesagt habe. Ja. Jetzt zweite schon ein bisschen einfacher, muss man sagen. So, du glaub. Nee. Wieso kann ich mir das nicht merken? Was hält die griechische Göttin Athene auf vielen Abbildungen in der Hand? Ein Diskus, ein Hammer, eine Kugel und ein Speer. Oh, ich tendiere direkt zu einem einzigen. Zum Krischi. Der weiß sowas. Wie gut, ich wollte gerade einfach sagen, was ich denke, aber die Antwort war viel besser. Aber also, der weiß sowas. Ja. Das heißt, jetzt müssen wir kurz die Nummer raussuchen. Der ist zwar beschäftigt, ich hoffe, der kann sich kurz in die Ecke stellen, hat 10 Sekunden Zeit oder sowas. Ja. Und ich hebe ihn einfach ans Mikro ran. Also ich hoffe, ich mache laut. So, ich hoffe, man hört ihn. Du. Ist noch spannender mit dem Tuten. Warte, lass mich Günther Jauch spielen. Aber dann hört man es ja nicht. Willkommen bei Blau. Ah, Klassiker. Willkommen bei Blau. Scheiße. Cut an der Stelle. Hättest du noch einen, den wir anrufen könnten? Ja, keiner mit so einem Intellekt. Doch, ich habe jemanden. Ich habe jemanden und ich sag dir aber nicht, wer. Okay. Bin gespannt. Und frag vorher, ob es okay ist, wenn sie in der Folge kommen. Hallo? Hallo. Du, David, folgendes Thema. Wäre es für dich okay, wenn du Teil des Podcasts bist? Also dürfen wir... Es wird jetzt... Es wird jetzt schon aufgenommen. Es wird jetzt gerade aufgenommen. Ist das einfach okay für dich? Ja, ist okay. Okay, weil Patrick und ich sind gerade mitten in der Runde. Wer wird Millionär? Weil wir gerade 90-folgiges Special haben und wir bräuchten mal deine Hilfe. Ja. Okay, wir zocken Wer wird Millionär online und hier ist die Frage. Du hast keine Zeit. Also du musst einfach nur richtig sagen. Okay, pass auf. Erklär doch das ganze Spiel, Bubi. Ja. Wir sind übrigens bei der 4.000-Euro-Frage. Oder 8.000. Okay, das ist auch früh. Ja, nee, eigentlich wissen wir's. Okay, pass auf. Was hält die griechische Göttin Athene auf vielen Abbildungen in der Hand? A, ein Diskus. B, ein Hammer. C, eine Kugel. Oder D, der Speer? Boah, gute Frage. Also die Göttin Athene. Was hält die in der Hand? Hallo? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Das ist aber früh. Das ist voll schwer. 4000 Euro schwer. Es gibt so ein komisches Ding, der einen Diskus in der Hand hält, aber ich glaube nicht, dass es Athene ist. Aber ich weiß auch nicht. Ja, da wäre ich jetzt auch dabei gewesen beim Diskus. Aber ich glaube nicht, dass... ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich zu wenig mit griechischen Göttern aus. Wir wollten Krischi anrufen, aber da ging nur die Mailbox ran. Weil der ist ja quasi... Ja, das ist ja richtig gewesen. Ja, keine Ahnung. Okay. Ja, dann wollen wir nicht länger hinhalten. Aber wir verraten dir dafür auch nicht, was die Lösung jetzt ist. Alles klar. Musst du die Folge anhören. Ja. Mach ich. Perfekt. Also trotzdem, danke, ciao. Danke, David. Ciao. Okay. Der war der Perfekte gewesen. Ja. Hey, der Krischi. Weil was die Leute nicht wissen, der Krischi hat ja, glaube ich, griechische Verwandtschaft, wa? Mhm. So ist das doch. Deswegen ist er auch bekannt unter dem Namen Uso Krischi. Ist das so? Er ist der WhatsApp Krischi, ist er mittlerweile der Uso Krischi. Hä, hey, das ist der Uso Krischi. Okay, wenn du das sagst. Ja, ich würde sagen, die Athene hat einen Speer in der Hand. Und ich bin mir nur gefühlsmäßig sicher, aber dafür bin ich mir sehr sicher. Ich bin für einen Joker. Ein Joker, okay. Ja. Was für ein Joker ist hier? Was gibt es im Spiel? 50-50 Publikum und Anrufen, was wir ja schon gemacht haben. Da geht, glaube ich, einfach irgendjemand ran. Ja. Was nehmen wir? Der 50-50 ist für mich der wertvollste Joker ever. Weil wenn jetzt Speer übrig bleibt, dann immer Speer. Und ja. Wenn der Diskus rausfliegt und Speer übrig bleibt, immer der Speer. Ja. Okay, auf Plätze, fertig. Ja, Diskus und Speer, wow, Alter. Spielst du? Es stehen noch Diskus und Speer da. Du kannst hier Speer. Ich glaube, Diskus war echt ein männlicher war Gott. War ein Typ, wa? Ja, war ein Typ, deswegen Speer. Und ich glaube, sogar auf so einem Streitwagen habe ich so im Kopf als dann Bild. Bringen. Ich bring das Speer. Rein geht's. Zack, das sind wir. Oh, jetzt gesagt. Danke, David, an der Stelle für die Hilfe. Aber jetzt bist du dran. Ja. Wessen sterbliche Überreste wurden 2012 unter einem Parkplatz in der englischen Universitätsstadt Leicester entdeckt? Romeo und Julia, Macbeth, Othello oder Richard oder Richard der Dritte? Wie spricht man die Stadt aus? Die Universitätsstadt? Leicester. Das ist Leicester City. Und man schreibt es Leicester. Ja. Viele sagen auch Leicester, aber eigentlich ist der Fußballverein unter dem Namen Leicester City bekannt. Ja, okay. Ja, dann muss man es eigentlich wissen. Ich verstehe die Frage gar nicht. Wessen sterbliche Überreste wurden 2012 unter einem Parkplatz in der englischen Universität Leicester entdeckt? Romeo und Julia, Macbeth, Othello, Richard der Dritte. Ja, Romeo und Julia waren noch nur fiktiv, oder? Nee, die gab's doch, oder? Ja, boah. Das ist das ein Shakespeare-Ding, oder? Ja, aber warum gibt's diesen Balkon? Und der einen Parkplatz in der... Es gibt ja diesen Balkon in... Wo auch immer der ist. Alter, da war ich doch erst. Oh, stellt mir doch in Fragen, Italien. Die ich weiß. Ey, ja, das ist voll schwierig so. Oh Mann, wer ist Othello? Wer ist Othello? Alter. Wer ist Richard der Dritte? Gab es letztes Mal so einen SIM-Kartenanbieter, der Othello hieß? Stimmt, ich glaube, das ist es. Das kenne ich. Da wird eine SIM-Karte gefunden. Das waren die sterblichen Überreste von Othello. Wenn man mit der Frage gar nichts anfangen kann, dann ist immer das, was einem irgendwas sagt. Ja, also Romeo und Julia. Nee, ich würde sagen, ich glaube, wir können nur reinscheißen bei der Frage. Und ich wüsste jetzt au partout niemanden, den ich anrufen kann, der das wüsste. Ich würde sagen, wir nehmen so einen Billo-Joker, der uns wahrscheinlich die richtige Antwort ja, sagt. Ja, so ein Telefon-Joker. Telefon-Joker, okay. Da können wir uns, glaube Leute, aussuchen. Da ist er. Vielleicht ist er jetzt wach. Ja, aber jetzt brauchen wir nicht. Ja, wir warten auf die nächste Griechenland-Frage. Okay. Wir müssen übrigens ein bisschen leiser reden, vor allem, wenn wir jemanden anrufen. Das war, glaube ich, so kurz vor Limit. Echt, okay. Also Telefon... Ich kann nur Romeo und Julia ausschließen. Doppelpunkt D. Also Richard der Dritte. Er kann gut sein, weil es ist komplett an mir vorbeigegangen, wenn das wirklich passiert ist. Und ich kenne Richard der Dritte nicht. Und der sagt mir am wenigsten irgendwas. Deswegen nimm mal den einfach. Ja, nimm mal den, aber mein Herz sagt Macbeth. Okay. Aber wir können ja weiter spielen. Wir können ja weiter spielen. Easy peasy. Ja, zack. Richard der Dritte. Leute, merkt sich, irgendwann werdet ihr das auch gefragt. Denkst du das manchmal bei Fragen? Das merke ich mir jetzt, weil irgendwann... Nee, gar nicht. Okay. Ich denke mir das mal nicht mal und dann merke ich es mir trotzdem nicht. So, welchen Namen wählten bisher über 20 rechtmäßige Päpste? Entweder Pius oder der Benedikt oder der Johannes oder der Gregor. Das ist jetzt die 16.000 Euro Frage, also unsere Gewinnstufe, die vorher rausgeflogen wäre. Ja, also das sind wir jetzt dann. So, das sind wir dann über safe. 20. Ja, also das ist ja klar. Oder? Nee, oder? Wie hieß der Papst Benedikt der 16. Den hätte ich jetzt ausschließen können. Und Pius habe ich noch nie gehört, den würde ich partout auch ausschließen. Ich glaube, Johannes, war der über 20? Johannes der 20. Ja, also da bist ja du eigentlich der perfekte Ansprechpartner. Ja, weil ich katholisch bin. Ja. Ich müsste es wissen. Ich hatte immer das Papstbild als kleines Bildle über meinem Bett hängen. Echt? Verrückt. Genau. Mein Opa hat das Bild vom Papst auf seinem Abfalleimer auf seine gelben Tonne geklebt. Und er fand, es war eine gute Idee. Hier ist der perfekte Ort für den Papst. Es gibt doch so, das Sprichwort ist der Papst katholisch. Sagt man ja so als rhetorische Frage, wenn irgendwas klipp und klar ist. Ist der Papst katholisch? Ist der Papst katholisch? Das sagt man so, auf jeden Fall. Und dann in meinem Lieblingsfilm Cars, da gibt es ja alles nur in Autos. Mhm. Und sogar auch den Papst. In diesem Glasauto. Ja, das ist das Papamobil. Das Papamobil. So, und dann kommt da auch so eine Frage, die klipp und klar ist. Und dann sagt der Hook, der Abschleppwagen, sagt dann, ist das Papamobil katholisch? Einfach so gut. Wie du den Film einfach auswendig kennst. Ja. So witzig. Wo ich dir den Anfang vom Film zeigt, hab. Und du so den Text mitsprechen konntest und direkt das Lied wusstest, wie es losgeht. Ja, klar. So gut. Gregor. Was machen wir mit Gregor? Ist der in oder er out? Ausschließen. Ich glaube, Johannes ist stärker wie Gregor. Ich glaube, Johannes ist, wenn du sagst, dass der Benedikt was ist nicht die, ist. Was ist die christliche Bedeutung von Johannes? Keine Ahnung. Die Wort. Das ist immer mit dem Glauben verbunden, eigentlich, die Namen. Aber ich nehme einfach Full YOLO Johannes. Oder sollen wir es nochmal beim Krischi probieren. Ja, das ist der katholische. Runde 2. Der ist der katholische, aber der weiß sowas. Ich sag, der sagt Pius und ich bin auch irgendwie bei Pius. Ich bei Pius. Mhm. Ah, Scheiße, er schreibt, ich kann gerade leider nicht, bin noch in der Jungschau. Das nimmt er ein bisschen ernst. Ja, das nimmt er sehr ernst. Vielleicht auch besser, ich glaube, der ist heute sogar alleine, deswegen verzeihen wir es ihm. Müsste mal jemand, der es weiß. So jemand wie deine Mutter oder so. Nee, die weiß das nicht. Oder mein Vater. Der ist doch Katholike, wie es im Buche steht. Der ist auch katholisch, aber aus der Kirche ausgetreten. Der ist doch ein Katholike, wie er in der Bibel steht. Wie er in der okay, wir rufen meinen Vater an. Gucken wir, ob das klappt. Wer ist dein Vater? Dieter. Dieter. Für die Leute. Hallo Vater. Hallo. Du bist gerade mitten in der Podcast-Aufnahme, deswegen will ich dich direkt fragen, ist es okay für dich, wenn wir das jetzt gerade schon aufnehmen und es dann nachher im Podcast drin landet? Warum? Was willst du da wissen? Wir brauchen dein Wissen, weil wir spielen eine Runde Wer wird Millionär und jetzt hängen wir an einer Frage, die ist sehr katholisch und ich habe gedacht, dich als ehemaligen Katholik, du weißt es vielleicht. Ist es okay? Ja, was ich wissen? Okay, welchen Namen wählten bisher über 20 rechtmäßige Päpste? Entweder der Pius, Benedikt, Johannes oder Gregor. Also, verstehst du, wie oft hat sich ein Papst den Namen, einer von deinen vier, über 20 Mal ausgesucht? Mhm. Pius, Benedikt, Johannes und Gregor. Johannes, die Mative. Okay. Kannst du die anderen alle ausschließen oder einfach so gefühlsmäßig? Das war gefühlsmäßig, ja. Also okay, habe die anderen Namen auch nicht so gehört. Okay, es gibt schon lange Päpste. Aber gut, die letzten, der letzte Papst war, oder der vorletzte, oder, ja, vorletzte war, glaube ich, ein Johannes Papst Paul, der irgendwas, was war, 7. oder 6. oder was, keine Ahnung. Aber also die anderen Namen. Ja, ich würde es gefühlsmäßig so sagen. Okay, perfekt. die Spielregeln sind halt jetzt leider so, dass wir dir nicht die Lösung verraten können. Die musst du dann im Podcast hören. Also hörst dich quasi selber dann im Podcast. Deswegen, wir locken das ein, was du sagst, und in der Folge hörst dann, ob es richtig oder falsch war. Ist das okay? Ja, ist okay, ja. Okay, perfekt. Dann vielen Dank für deine Antwort. Ich habe auch die Tendenz gehabt, also ich hoffe, es ist richtig. Und schönen Abend noch. Ja, gleichfalls wünsche ich auch, ja. Ciao, tschüss, wieder. Ciao. Ciao. Oh Mann. Sehr gut, das hat die Erklärung gut. Mit Johannes Paul zählt dann Johannes Paul, wird der separat gezählt von allen Johannes. Wahrscheinlich. Und wenn man sogar bei dem Namen auf einen Doppelnamen ausweichen muss, dann muss der schon richtig ausgelutscht sein. Ja, schon. Also nehmen wir einfach, machen wir es kurz und schmerzlos. Wir nehmen Johannes, ja. Der Dieter hat gesprochen. Ja, zack. Und der Dieter hat auch gesagt, es gibt ja schon ziemlich lang Päpste. Auch sehr gut. Das war ziemlich eine gute Frage. Okay. Also gehst du schon weiter mit einem Paul in der Frage. Okay, pass auf. Seit 2005 war Paul Rogers der Darsteller von Dr. House, Trainer von Juventus Turin, britischer Premierminister oder Sänger bei Queen. Also zwei Sachen kann ich auf jeden Fall schon mal ausschließen. Ist auf jeden Fall... Der Paul Rogers. Ich kenne nur den Aaron Rodgers. Ich kenne auch nur so Aaron Rodgers. Darsteller von Dr. House heißt der Paul Rogers. Den kenne ich leider nicht. Also ich kenne Dr. House, aber da gibt es doch tausende Dr. Houses. Nee, es gibt nur einen, oder? Nee, es gibt, der wurde ganz oft geswitcht, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe im Kopf nur Cover von Dr. House Folgen, wo immer der gleiche Kerl drauf ist. Okay. Aber ich habe es nicht gesehen. Also aber ich habe das auch nicht gesehen, sondern ich habe nur Top Gear gesehen. Kennst du das vielleicht? Das ist so ein Automagazin aus Großbritannien. Und da kommen auch immer wieder Promis. Und fahren dann eine Runde auf ihrem Track und dann listen die sich in so eine Top-Liste ein. Okay. Und ich glaube, da gab es mehrere Dr. House. Mehrere Dr. Houses. Mehrere Dr. House. Okay, und da war zufällig ein Paul Rogers dabei, oder nicht? Weiß ich nicht. Aber der ist ja seit 2005 der eine. Paul Rogers, der. Ja, ich sag Queen ist raus, oder? Ja, klar. Ging das 2005 nichts mehr. Und Juventus Turin... Keine Ahnung, ja, britischer Premierminister würde ich auch auf jeden Fall sagen. Raus. Also, 50-50 ist leider schon weg. Ja. Ich glaube. Bringender Publikum, oder? Publikum? Ja. Dr. House. Okay. Publikumsjoker sagt folgendes: U. Die sagen alle D, also 52% sagt D, 24% sagt C, 21% B und 3% sagt A. Das, was ich als erstes ausgeschlossen hätte, sagen die einfach. Mit, ja, aber mit der Hälfte. Ja, aber die stimmen immer. Die stimmen immer. Es ist ein Spiel. Dann wird schon stimmen. Ja. 32.000 Euro haben oder nicht haben, heißt es ja, jetzt. Ja, die sagen immer, dass das... Das Richtige. Also, wir nehmen einfach Sänger bei Queen. Ja, und scheißen drauf. Okay, wir scheißen drauf. Es ist. Ja, Sänger bei Queen. Wow. Hey, als ob es Queen noch gab. Ich habe keine Ahnung, ich bin komplett verwirrt gerade. Was soll denn der Blitz? Aber man muss, wenn man jetzt so einen Niederschlag erfährt in so einer Situation, muss man eigentlich das direkt vergessen und weitermachen. Ja. Weil sonst beschäftigt man sich damit und kann sich nicht aufs nächste konzentrieren. Ja. Und das ist auch eine Frage für uns jetzt. Du hast schon ein kleines Schlüsselwort gelesen. Und zwar, mit dem abgesagten Saisonauftaktrennen 2011 entfiel erstmals in der Geschichte der Formel 1 ein Grand Prix wegen A. politischer Unruhen, B. eines Fahrerstreiks, C. widriger Wetteraussichten oder D. zu hoher Benzinpreise. Das Problem ist, ich habe damals noch nicht so viel Formel 1 geschaut, weil ich war da 10. Ich hab auch erst vor ein paar Jahren angefangen, aktiv zu schauen. Und also jetzt ist es ja immer so gewesen, ich meine, ab 2015 oder so war der erste Grand Prix in Australien. Da kannst du schon immer pissen. Ich weiß halt nicht, ob das davor schon in Australien war, der Opener. Aber kannst du denn in jedem Land pissen? Nee, in Bahrain und Abu Dhabi. Ja, außer deine Quatschländer. Aber in Österreich oder in Belgien oder so kannst du doch immer... Ja, in Belgien regnet es generell immer. Ja, also, dann wär's doch... Seit wann gibt's denn das alles? Wär doch... Irgendwann wird es ja so arg geregnet haben, dass die einfach nicht fahren können. Die fahren dann einfach wie Idioten. Ja. Menschen früher waren keine Idioten. Ja, also was kann man ausschließen? Benzinpreise, das juckt die doch nicht. Das war auch... Würde ich auch sagen, ja. Also... Eines Fahrerstreiks, niemals. Da ist Vettel gefahren, da war er der Weltmeister das erste Mal. kommt jetzt in die zweite Saison, was soll da passiert? Ja, dann war es bestimmt irgendwo politische Unruhen in irgendwelche. Ja, also entweder A oder C, also politische Unruhen oder wie drückt der Wette aus? Weißt du, wer mich anruft? Der unser Joker. Soll man fragen? Ja, ja, klar, ich hab angenommen. Hallo Krischi. Hallo, du hast probiert. Ich hab's probiert, wir sind gerade beim Podcast aufnehmen und spielen Wer wird Millionär. Ist okay, wenn wir das, was du jetzt sagst, in die Folge reinpacken? Okay. Okay. Mach ich gerade Telefonjoker oder wie? Du bist der Telefonjoker, ja. Oh je. Und es ist sogar eine Frage, wo ich mir gut vorstellen kann. Eigentlich wollten wir dich bei einer griechisch angehauchten Frage was fragen. Da wäre es wahrscheinlich passender gewesen. Da mussten wir dann David anrufen. Jetzt wäre es eine Formel-1-Frage. Bist du bereit für die Formel-1-Frage? Ja. Okay, also folgendermaßen. Mit dem abgesagten Saisonauftaktrennen 2011 entfiel erstmals in der Geschichte der Formel 1 ein Grand Prix wegen A. politischer Unruhen, B. eines Fahrerstreiks, C. widrigen Wetteraussichten oder D. zu hoher Benzinpreise. Ich habe jetzt die Frage gerade erst richtig verstanden. Hast du die Frage verstanden, Krischi? Ja, kann ich nochmal wieder vorlesen. Genau, also es geht darum, zum ersten Mal in der Geschichte von der Formel 1 wurde das Auftaktrennen, also das allererste Rennen, abgesagt. Nee, wurde ein Grand Prix abgesagt. Ja, ein Grand Prix ist ja quasi... Nee, das ist nicht das aus. Ist ein Rennen wurde abgesagt wegen... Ja, so habe ich es verstanden. Nicht nur mit dem Auftakt. Ich habe gedacht, es wäre das Auftaktrennen, also das erste Mal, dass ein Auftaktrennen abgesagt wurde, sondern es ist ja das erste Mal, dass generell ein Grand Prix abgesagt wurde. Ja, nochmal die Antwortmöglichkeiten, bitte. Okay, also A, politischer Unruhen, ja. B, eines Fahrerstreiks, C, widriger Wetteraussichten oder D, zu hoher Benzinpreise. Also Unruhen, Fahrerstreik, ja. Wetter oder Benzinpreis. Ich würde glaube A nehmen. Politische Unruhen, ja, das sind wir auch, weil Wetter gibt es ja eigentlich immer, kann immer pissen. Richtig, und 2011, arabischer Frühling. Ist es nicht immer in Arabien der Anfang? Mittlerweile ja, es gab aber eine Zeit lang, da war es immer in Australien. Ich weiß nicht, wann es 2011 war oder wo es 2011 war. Der Bubi hat gesagt, in dem Jahr ist der Vettel das erste Mal Weltmeister geworden. Vielleicht also 2010, da war er schon einmal Weltmeister. Ach so, dann habe ich es falsch verstanden. Ja. Das tut mir nicht weiter. Also ich würde A nehmen. Politische Unruhen. Ja. Perfekt. Dann machen wir das jetzt so. Ich logge das ein, also ich nehme das jetzt so, wie du sagst. Und du mich aber leider die Folge anhören, um zu wissen, ob du richtig oder falsch lagst. Ist das okay für dich? Ja, muss halt mal irgendwie Zeit finden dafür, ja. Ja, Zeit ist keine Ausrede. Zeit ist Geld, Krischi. Zeit ist Geld. Zeit ist keine Ausrede, okay, Patrick. Ja, du hast vollkommen recht. Nee, dann vielen Dank für deine Antwort und deine Zeit. Und wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Ebenso, viel Spaß euch noch. Danke, ciao. Ja, ciao. Perfekt. Arabischer Frühling. Arabischer Frühling. Das ist Stichwort. Mit diesem Schlagwort können wir leichter Hans auf A drücken und zack, da ist unsere Traumsumme ist erreicht. Wir haben 64.000 Euro. Danke, Krischi. Warte mal, jetzt will ich aber doch wissen, wo das Auftaktrennen 2011 okay, war. Okay, wir dürfen kurz ein bisschen für... In Wer wird Millionär geht es ja generell darum, Wissen zu vermitteln, auch wenn man alles an eine Spielshow packt. Deswegen, wir wollen euch natürlich nicht hier im Dunkeln stehen lassen. Bubi sucht es kurz raus. 2011. Also, Fahrer, also Weltmeister war Sebastian Vettel 2011 und Konstrukteurweltmeisterschaft ging an Red Bull, also... Ja, Red Bull, Renault damals noch. Jetzt pass auf. Das ist so spannend mit der Musik, ey. Das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Rennkalender, ich find's geil. Das ist geil. Ah, haha. Erste Rennen. Das macht ja gar keinen Sinn. Das steht da nicht mehr. Das erste Rennen war in Australien, Melbourne. Aber es steht nicht, dass es abgesagt wurde. Lügt uns Wer wird Millionär an der Stelle an? Ja, vielleicht haben sie aber das anders gedingst. Dass sie gesagt haben, okay, dann ist halt das andere das erste Rennen und das war es eigentlich. Das muss man dann so in den Trivias lesen, was da noch so stattgefunden hat 2011. Ja, okay, enttäuschend. Wir können euch, wir lassen euch doch im Dunkeln stehen und machen einfach mit der nächsten Frage weiter. Oh Gott. Der historische Graf von Egmont, keine Ahnung, der durch das Goethe-Drama unsterblich wurde, war Niederländer, Schweizer, Däne oder Tscheche? Der historische Graf von Egmont. Der historische Graf von Egmont, der durch das Goethe-Drama unsterblich wurde, war Niederländer, Schweizer, Däne oder Tscheche. Was war denn bitte das Goethe-Drama? Willst du mich verarschen? Das ist jetzt halt, also das würde ich da sitzen beim Günther Jauch in dieser Wer wird Millionär Arena auf dem hohen Stuhl. Ich würde sofort aussteigen, wenn ich die Frage lese. Vor allem, wenn ich weiß, ich könnte 64.000 Euro rausnehmen. Aber wir sitzen da ja nicht. Wir sitzen da ja nicht und wir können, wenn wir nicht wissen, dass er Schweizer oder Tscheche war, können wir einfach weiter drücken und dann machen wir zum Schluss ein Bild von 1 Million und sagen, wir haben sie geknackt. Haben wir ja auch. Und das schneiden wir einfach raus hier. Warum? Das ist die offizielle Seite und das ist die offizielle Version von Wer wird Millionär und noch keiner hat, nachdem er raus war, gefragt, ja, kann ich denn weiterspielen? So. Vielleicht steht es auf dem Display und die müssen nur auf Weiterspielen drücken, aber die gehen halt einfach und von dem Stuhl runter. Ah, sie haben es leider nicht gewusst. Ja, hier steht Weiterspielen. Ja, dann spielen wir weiter. Weiter geht's. Hat noch keiner geknackt, ey. Okay, aber wir müssen trotzdem ein bisschen grübeln. Was glauben wir, was ist am Echt? Ja, was war auf jeden Fall das Goethe-Drama? Was soll denn da passiert sein? Ich würde sagen, der heißt, die einzige Verbindung, die ich schaffen kann, ist Egmont, klingt französisch. Und das einzige Land, wo ich irgendwas Französisches drin sehe, ist die Schweiz. Oder die Niederlande, weil... Oder Niederlande, aber ich sag... Eher Schweiz. Ich sag eher Schweiz, aber es kann halt so irreführend sein. Vor allem bei 125.000 Euro geht es nimmer um, das ist die einzige Tendenz, die ich habe, sondern um Wissen oder Nicht-Wissen. Ja, das stimmt. Was machen wir? Ja, wir müssen wohl die Schweiz nehmen. Wir müssen wohl die Schweiz nehmen. Also, probieren wir es. Wir vertrauen einfach auf das Herz der Karten. Wir drücken auf B. Ja. Die Schweiz, ist sie richtig oder nicht? Ja, es war die Niederländer. Scheiße. Und 500.000 Euro Frage. Hey, ich habe nicht mal auf Weiter gedrückt. Ja, da kam einfach direkt. Ich glaube, weil wir einmal auf Weiter gedrückt haben, geht es einfach weiter. Okay, so. Das Spiel weiß wir. Wir hätten nochmal auf Weiter gedrückt. Okay, ich glaube, ich bin dran. Wer eröffnete in Manhattan das Restaurant Nyla, das nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde? A. Britney Spears, B. Madonna, C. Christina Aguilera oder D. Cher? Manhattan. Wer wohnt von denen in Manhattan? Oder in New York? Das Restaurant Nyla. Und da wurde es geschlossen, weil... Britney Spears, glaube ich, nicht. Glaube ich auch nicht. Die hatte... Die ist viel zu jung, oder? Es muss jemand sein, dem irgendwie so Kulinarik wichtig ist oder der denkt, er könnte sich darüber vermarkten. Deswegen ist genauso wenig Britney Spears, sage ich... Oh, ne, warte. Ich wollte gerade Madonna ausschließen. Echt? Weil ich überhaupt gar nicht. Die würde ich nicht ausschließen, so schnell. Aber Christina Aguilera macht nur Parfüm. Die ist die hat keine Parfüm. Zeit für Restaurant. Ja, das passt nicht. Und Parfüm kann man auch nicht essen. Arabischer Frühling, oder? Wir müssen jetzt noch 50 Minuten aufnehmen, dann ist Parfüm, kann man nicht essen. Scheiße. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Okay, aber wir werfen die zwei mal raus. Britney Spears, Christina Aguilera, mit Abstand die zwei jüngsten von den vier Damen. Madonna oder Cher? Madonna oder Cher? Cher ist schon ziemlich alt. Die Frage ist, wann war das halt? Sollen wir jemanden anrufen? Willst du jemanden anrufen? Ich habe schon zwei Leute angerufen. Ja. Irgendjemand, wo du denkst, so popkulturelles Wissen, das ist dem sein. Das ist schwierig. Ich wüsste jetzt auf einen Hieb auch niemanden. Wenn ich rufe irgendjemanden an, der einfach, für den es cool wäre, wenn er im Podcast wäre. Jemand, über den wir viel geredet haben, so ein Paul oder sowas. Ja, glaube ich. Weiß jemand? Ja, der ist keine gute Hinweis, aber der Paul ist vielleicht ein guter Fan. Okay, rufen wir den mal an. Okay. Willkommen bei Blau. Nee, der ist bei Vodafone, glaube ich. Ach, der ist schon dran. Hallo, Paul. Hallo. So, erste Frage für dich. Wäre es für dich okay, wenn wir deine Stimme jetzt, was du gerade sagst, im Podcast aufzeichnen? Ja. Okay. Dann. Wir zocken nämlich gerade im Podcast live eine Folge Wer wird Millionär? Und wir bräuchten mal geschwind noch eine dritte Meinung, weil wir sind komplett ahnungslos. Jetzt kommt's an. Jetzt kommt's drauf an. Ja, jetzt kommt's drauf an. Wir sind bei der 500.000 Euro Frage. Und ihr wollt meine Meinung haben. Ja. Und du wirst es auch nicht wissen, aber naja. Du wirst fragen, ob es okay ist. Ist okay. Ist okay für dich, Paul? Absolut. Okay, wunderbar. Perfekt. Danke. Hat er das schon gesagt? Also, Frage an dich. Wer eröffnete in Manhattan, also in New York, das Restaurant Nyla, das nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde? Also wer hat ein Restaurant aufgemacht, das direkt wieder zugemacht wurde? A. Britney Spears, B. Madonna, C. Christina Aguilera oder D. Cher? Ich kenne kein einziges Restaurant in Manhattan. Ja, buchstabier's mal. Zugemacht hat wieder oder zu kurz auf war. Soll ich dir das Restaurant mal schön buchstabieren? Vielleicht kommst du dann drauf. Ja, ich glaube, das bringt gar nicht. Doch, doch. N-Y-L-A. So wie Laila, nur anders. Okay. So wie Bett, nur anders, gell? Ja. Okay, pass auf. Unsere Argumentation war bisher so, dass Britney Spears einen Fick drauf gibt auf Kulinarik und Essen, weil die einfach zu jung ist und das juckt die nicht. Und Christina Aguilera macht ja nur Parfüms und Parfüm kann man nicht essen. Das sind sehr gute Ansätze. So, vor allem muss man bedenken, Britney Spears geht gar nichts durch. Ist noch die Frage, ob es entweder Madonna oder Cher ist, weil Cher, oder, ja, wie man die ausspricht, ist ja schon ziemlich alt. Ja, Madonna ist auch ziemlich alt. Ja, Madonna ist aber, glaube ich, nicht ganz so alt wie die, oder? Okay. Also ich würde mit Madonna gehen. Du würdest mit Madonna gehen? Ja, die ist auch. Wen juckt denn, ob Cher jetzt ein Restaurant aufgemacht hat? Alter, juckt doch kein Mensch. Ja, mehr wird Millionär vielleicht. Ja. Ich glaube, Cher ist ein bisschen älter, dass es damals nicht so war, dass die dann angefangen haben, so andere Sachen zu machen neben ihrer Karriere. Ja. Deswegen glaube ich, dass Madonna das eher war. Paul rettet uns. Weil Madonna kriegt einfach nichts geschissen. Also ich meine, die kann er nicht mehr singen. Geil. Ja, du, folgendes Problem, aber wir würden Madonna nehmen, wenn du sagst, das ist, gell? Ja, dann bin ich halt schuld. Ja, passt. 500.000, ne? Ja, okay, wir können es auf dich schieben, dann ist nicht so schlimm. Aber das Problem ist, wir drücken dich jetzt weg, weil du musst die Folge dann schon selber hören, um dann zu schauen, ob es dann gestimmt hat oder nicht. Bah. Hab ich mir schon gedacht. Ich kann es so einfach googeln. Ja, können den wir auch machen. Auto, du hörst die Folge an, weil bisher sind der David und der Krischi waren da und ein Patrick sein Vater. Also es lohnt sich. Das glaube ich. Also gut. Haben die alle recht? Sag mal nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ist okay. Schieb's auf mich. Also gut. Vielen Dank. Also in diesem Sinne, vielen Dank und noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls, danke. Ciao. Ciao. Madonna wird's sein. Wird's aber auch richtig sein. Klar. Erfahren wir jetzt. Wow. Gut, wir haben ihn in eine Ecke gedrängt. Wäre Britney Spears gewesen für alle. Die wir als erstes ausgeschlossen haben, irgendwie ergibt sich für mich keine Regel. Das andere, wo man falsch... Also, wir sind schon dreimal raus gewesen. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind wir trotzdem bei der Millionenfrage. Ne? Sehr gut. Ja, aber das ist doch eigentlich, jetzt wo ich die Frage so anschaue, die Millionenfrage ist ja typischerweise immer irgendeine Frage, die man sich herleiten kann. So, es gibt 2 Millionen Fragen, die ich weiß. Willst du die kurz hören? Okay. Okay. Also, es... Eine Frage war, eine Europalette, eine Standard-Europalette besteht aus 12 Brettern, keine Ahnung, 78 Nägeln. Wie viele Klötze hat eine Europalette? Hä? Was für Klötze? Das sind ja immer so, also es gibt ja die Bretter. Ja. So, und dann gibt es unten Bretter und oben Bretter. Und da sind zwischendrin so kleine Klötze. Okay. Ich glaube, die Frage war aber genau andersrum, wie viele Bretter waren das. Aber egal, wie viele Klötze. Ich glaube, 1, Man fährt mit dem Gabelstapler rein, also schon in der Mitte in die Lücke, also 1, 2, 3, 4, 9. Ja, es waren 9. Ich glaube, es war andersrum. Das, die Frage war, wie viele Bretter. Okay. Das wusste ich aber aus den 5 oben und 2 unten und dann nochmal 3 quer durch. Europalette. Ja. Gibt die immer noch 50 Euro Pfand, wenn man es jetzt zurückgibt? Ich glaube 25. Nur noch? Oder 50? Ach, keine Ahnung. Und die andere war, wie viel Würfel hat so ein Rubik's Cube? Weißt du, so ein Zauberwürfel. Ja. Kann man auch ausrechnen. Es waren halt immer so Sachen, die man sich so herleiten kann. Und dann kommt die Frage. Okay. Jetzt kommt eine Frage mit Jahreszahlen und wieder amerikanischen Hauch. Du bist, glaube ich, dran mit Vorlesen. Ja. Also, wem wollte John Hinckley imponieren, als er 1981 ein Attentat auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan verübte? A. Mia Farrow, B. Sally Field, C. Jane Fonda oder D. Jodie Foster? Weiß ich nicht, ich kenne keinen von den Namen. Der ist Ronald Reagan, oder? Reagan oder Reagan. Ich glaube, man spricht Reagan aus, weil ich war mal es war ein Beat, da war so eine Vorstellung von so einem, ich weiß nicht, ob der Wissenschaftler war, aber der hat quasi Leuten beibringen sollen, vor allem, da waren halt lauter Schüler da, weil es während der Schule war, wie man sich Sachen gut merkt und hat es mit so Beispielen gemacht und wollte, dass alle in dem Raum lernen, wie die letzten 10 US-amerikanischen Bundespräsidenten sind und hat dann lauter Eselsbrücken gebaut, die er so im Raum rumverteilt hat. Und da habe ich das erste Mal manche von den US-Präsidenten überhaupt gehört gehabt, aber ich konnte sie mir nachher wirklich merken. Das war richtig faszinierend und da war glaube ich, der Eselsbrücke irgendwas mit Regen. Oh ja. Der war quasi, er hat quasi gesagt, und jetzt sind wir hier oben, also man ist einmal in der Sporthalle so rum, da oben sehe ich ein Fenster und manchmal tropft da der Regen runter, so wie Ronald Reagan. Und dann Reagan. Und das ist so eine dumme Eselsbrücke und deswegen kann man sich's merken. Ja, klar. Genau, aber ich kann nicht mal mit den Namen außer mit Jodie Foster oder Foster, Jodie Foster, was anfangen, die Schauspielerin. Ja, wow. Das ist alles, was ich habe. Super. Ich habe da absolut gar nichts mehr. Also müssen wir uns bei der 1-Million-Euro-Frage geschlagen geben. Drücken wir jetzt einfach das Brose-Fenster zu und sagen... Danke, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein bisschen enttäuschend. Das war das 90. Jubiläum von Carsten San Crusoe. Ja. Lange vorbereitet. Schön war's, Leute. Überall Luftschlangen müssen wir nachher alles aufräumen. Riesensauerei. Au, die war den geil. Den wollte ich machen. Der war geil. Den hab ich Der war geil. Bisschen die Luftschlangen. Ah, ziemlich gut. Okay. Wie machen wir's? Ich würde sagen, wir drücken auf C, weil C war am Anfang von der Schnellraderunde die Glücksrate und ich glaube, das Spiel ist so programmiert, dass die letzte Frage auch wieder eine Häufigkeit aus den Anfangsantworten gibt. Die richtige Antwort war auch schon lange nicht mehr C. Und die war auch schon lange nicht mehr C, weil jetzt traut man sich schon gar nicht mehr auf C zu drücken, weil es nie richtig war und jetzt ist es einfach richtig. Also. Machen wir die Jane Fonda. Die Jane Fonda. Weil wir eigentlich die Frage, als er dann auf den Tag. Wem wollte John Hinckley? Wer ist John Hinckley, Alter? Hinckley. Wer ist das? Keine Ahnung. Wir drücken C, Jane Fonda. Vielleicht sind wir jetzt glücklich. Vielleicht sind wir jetzt 1 Million Euro reich. Vielleicht sind wir, die kann man sich dann direkt aufs Konto überweisen, muss man nur IBAN angeben. Vielleicht sind wir auch direkt raus. Ne, wir fallen auf 16.000 zurück. Ja, so. So nämlich. Dann können wir trotzdem auch glücklich raus. Zum Glück haben wir nicht Risiko gespielt. Den einen Joker haben wir wirklich nicht gebraucht. Wir drücken auf C und... Das ist ein geiles Schlussding, finde ich. Ja. Weil es ist so diese Jubiläumsmelodie, aber... Sie ist so traurig gemacht worden irgendwie. Verstehst? Ja, sie war so ein bisschen, war ein bisschen enttäuschend. Okay, wir müssen es noch kurz auflösen. Es wäre Jodie Foster gewesen. Ja, Antwort D. Und es wäre Antwort D gewesen. Also keine Theorie, die ich zu 1-Million-Euro-Frage aufgestellt habe, hat gestimmt. Mensch, ich gucke gerade unten auf die Zeit, das ist jetzt schon die 64. Minute. Ja, es geht ja noch. Und wir müssen keinen Kandidaten raus schneiden. Es freut mich eigentlich. Ja, mich freut es, dass alle Leute, die wir angerufen haben, so frei waren und das völlig fit geht für ja, dir. Danke nochmal an die Leute. Ist auch nichts so Großes, aber es war trotzdem cool, dass alle mitgemacht haben. Mein Vater war sehr skeptisch am Anfang. Von dem Fall der Krischi war so am Skeptischen. Ja, aber es war ja klar die Antwort. Arabischer Frühling. Das musst du doch wissen, Patrick. Arabischer Frühling. Aber das ist so ein Nischenwissen. Das kannst du ihm nicht nehmen. Da war doch Arabischer Frühling 2011. Ich kann mich daran erinnern. Könnte das bitte zeitlich hinkommen, dass die Folge Arabischer Frühling heißt? Die wird niemals Arabischer Frühling. Du hättest am Anfang sagen müssen, du sagst doch immer, das ist die Folge. Und das schreibe ich eigentlich schon immer in Klammern dahinter. Kannst halt jetzt immer sagen. Scheiße. Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, das ist die Jubiläumsfolge. Was weiß ich. Wir überlegen es uns. Vielleicht schafft es Arabischer Frühling in Klammern hin oder Folge. Das habt ihr dann in dem Fall auch schon längst gelesen und wundert euch, was ist der Arabische Frühling. Das trifft es. Das trifft es ganz gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Unsere weit geplante Idee, die wir so ausgeklügelt gemacht haben, dass es fast gar kein Aufwand war, das alles aufzunehmen. Gibt's noch was von dir? Willst du noch was ganz dringend loswerden? Ja. Du kannst auch eine ganz kleine Kategorie noch einbauen. Ich weiß nicht, ob es ein kleines Kreisliga-Update gibt oder so. Ja, das habe ich mal blind jetzt mal die Kategorie drücken. Ich glaube, ich weiß, welcher Button das ist. Und wenn nicht, müssen wir die Kategorie machen, die kommt ganz spontan, wie Profis. Okay, und los. Okay. Ich zeig dir meinen neuen Emoji, denn ganz ohne geht es auch nicht. Mach ihn rein dann in mein WhatsApp. Es war nur einer, es kommen noch so viele. Das ist ein richtig seltener Dinger. Neue Emoji, da habe ich mir schon lange keine Gedanken mehr drüber gemacht. Kennen, weil der war nicht so ich hätte einen neuen Emoji-Vorschlag, und zwar ist es ein Kreissymbol und in der Mitte ist eine Liga. Eine Liga? Ja, das ist das Symbol. Ein Kreisliga-Emoji. Oh, irgendwas ist. Hörst dich nicht mehr, du musst dich da einstecken. Ja. Oh, kurz vor Ende noch ein bisschen Randalier hier. Ja. Ja, die Kreisliga. Du hast gesagt, wir brauchen die Kopfhörerverlängerung, ne, denn du bist drauf da. Ja, scheiße, ey. Ja, probier es einfach nochmal. Ja. Ich habe leider spontan keinen neuen Emoji für euch. Es war eins daneben. Und los. Kreisliga Update. Wir wollten, das ist unser Ding. Ja, nur ganz kurze Info. Und zwar neigt sich die Hinrunde dem Ende entgegen, sagt man ja so. Ja. Und zwar haben wir jetzt noch ein Spiel jetzt am Sonntag. Und das ist nicht nur ein normales Spiel, sondern das ist das Spiel der Spiele. Das ist ein sogenanntes Derby. Weißt du, was ein Derby ist? Das sind, ich weiß nicht, ob man das abhängig von einer Konstellation sagt, aber ich habe im Kopf, das sind quasi Mannschaften, bei denen es heiß hergeht. Die so krass verfeindet sind. Ja, die sind krass verfeindet, aber aus einem Grund. Weil sie beide um den Abstieg kämpfen. Nee, weil sie beide. Ich weiß es nicht. Was haben beide Mannschaften voneinander? Die hassen sich schon. Ja, die hassen sich. Aber was haben sie beide? Ja, die haben beide. Komm, sag's uns. Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nur, dass es heiß hergeht, dass es was Krasses ist. Ja, natürlich. Da kommen alle Zuschauer aus dem Ort und unterstützen, weil sonst verlieren sie. Und aus dem anderen Ort kommen auch alle. Es kommen jeweils Leute. Ja, die kennen sich ja auch, die Leute, die wo aus dem jeweils anderen Ort kommen, weil die direkte Rivalen sind. Ja, und die sind direkt. Die zwei Orte sind direkt benachbart. Ja, so nämlich. Sind die benachbart. Ja, oder halt sehr nah beieinander. Okay. Im Verhältnis zu den anderen in der Liga drin. Und dieses Mal ist wirklich so nah, so geht's eigentlich gar nicht, weil diesmal ist Oberbrüten gegen Steinbach. Okay. Und ich würde jetzt mal schätzen, die zwei Sportplätze sind so mit dem Auto maximal, also wenn du Gas gibst, eine Minute auseinander oder zwei. Ja. Und zu Fuß geht es eigentlich auch fix. Ein Berg voneinander getrennt, oder? Ja, da gehst du einmal hoch und dann gehst du wieder runter und bist da. Okay. Und du willst alle so dazu einladen, oder? Ja, ich würde gern, um eure Unterstützung bitten, weil es ist sogar nicht nur ein Derby, das so benachbarte Dörfer einschließt, sondern es ist auch tabellarisch so, weil wir sind Letzter und Steinbach ist seit dem letzten Spieltag wieder vor uns, wegen einem Tor oder zwei haben die mehr geschossen. Würde das heißt, gut kommen, wenn ihr die schlagen würdet. Weil dann sind wir über die Winterpause nicht ganz unten. Dann könnt ihr immer auf die Tabelle gucken und seht, wir sind nicht Letzter. Ja, wir sind Hauptsache nicht Letzter, das sollte die Devise sein. Ja, das haben wir geschafft. Sehr gut. Am Sonntag. Habt ihr es am Sonntag geschafft? Haben wir es am Sonntag. Also wir haben es hinkriegt. Okay. Leute, am Sonntag gegen Steinbach, gegen die. Und da werden letztes Jahr hat da noch, also hat bei uns noch ein Spieler gespielt, der Paddy, den kennst du auch. Ja. Der ist jetzt nach Steinbach gewechselt, weil da seine ganzen Homies spielen. Und das wird auch wieder ein Wiedersehen. Ein Wiedersehen getrennt, aber von der, vom, wie sagt man, was trennt zwei Fußballmannschaften voneinander? Ja. Die Mittellinie. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gar nichts. Ich dachte, die Trikots. Die Trikots trennen sich, die Trikotfarben. Okay, Leute. Sonntag um den 11.12. um 12.45 Uhr. Tragt in Steinbach. In Steinbach. Kommt vorbei und macht ein bisschen Lärm. Ja. Sehr gut. Oder ihr hört euch nächste Woche an, wie es war. Naja. So oder so. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Arabischer Frühling. Arabischer Frühling, ole, ole. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.